Ja, da muss man vielleicht erstmal sagen, dass also am Anfang der Begriff Marktsozialismus gar nicht benutzt wurde, sondern es hieß dann zum Beispiel sozialistische Warenproduktion oder Reform. Man war da am Anfang sehr vorsichtig, weil es gab ja sehr lange diesen aufgemachten Gegensatz. Also im Sozialismus gibt es immer mehr Plan und im Kapitalismus gibt es den Markt. Ja. Und der Marktsozialismus, den verstehe ich als eine Reaktion auf die Krise des klassischen sowjetischen Entwicklungsmodells, wo halt im Prinzip ja fast alles zentral festgelegt worden ist, von den Preisen bis zu den Investitionen, den Sozialleistungen und so weiter. Und der Marktsozialismus ist praktisch dann ein hybrides System, also es gibt noch einen starken öffentlichen Sektor mit Staatseigentum und Kollektiveigentum. Man hat aber versucht, dann auch einen kleinen Privatsektor zuzulassen. Und was vielleicht der wichtigste Punkt ist, dass man in das System der Planwirtschaft versucht hat, Marktmechanismen zu integrieren. Ganz zentral war die Preisreform, weil man wollte weg von also politisch festgelegten Preisen hin zu Preisen, wie es damals hieß, die sich am Wertgesetz orientieren. Und das Ganze wurde auch damit begründet, dass das zu mehr Effizienz und einem besseren Anreizsystem führen sollte. Und in diesen Reformversuchen wurden auch in vielen Ländern dann die zentralen Planvorgaben abgebaut. Also man hat nicht die Planung ganz aufgegeben, aber man hat sie doch auf eher wesentliche Punkte dann reduzieren wollen. Und da spreche ich von mehreren globalen Reformzyklen, wo es also Wirtschaftsreformen gab in vielen sozialistischen Ländern. Der eine war so nach Stalins Tod 1953. Das dauerte aber eigentlich nur einige Jahre an, wurde dann abgebrochen, und eine ganz große globale Welle in dem sowjetischen Block, aber auch in Jugoslawien oder in China, war dann in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Und dann gab es auch nochmal eine Welle dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da waren die Systeme aber schon sehr in der Krise, und dann kam es ja dann auch 89, 90 in vielen Ländern dann zum Regimewechsel. Ja, auf diese unterschiedlichen Zyklen können wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer eingehen. Vorher hatte ich aber noch mal kurz die Nachfrage: Wurde dann vor dem Systemwechsel ab irgendeinem Punkt offen von Marktsozialismus gesprochen, oder ist es tatsächlich ein Begriff, der dann erst nachträglich geprägt wurde? Anfangs war man sehr vorsichtig, da hat man noch nicht mal von Reformen gesprochen, sondern nur von Verbesserung des Systems, ja, dass er ohnehin eigentlich gut sei. Es wurde also dann ab Mitte der 80er Jahre zum Beispiel in Ungarn auch der Begriff sozialistische Marktwirtschaft verwendet. In China hat es bis 1992 gedauert, und ein Land, was schon eigentlich sehr früh von sozialistischer Marktwirtschaft gesprochen hat, war Jugoslawien, die ja unter dem Titoismus sowieso einen Sonderweg gegangen sind. Und in der DDR gab es ja auch eine Phase der Wirtschaftsreform, also auch in der ersten Hälfte der 60er Jahre, vor allem unter Walter Ulbricht. Da wurde dann auch nicht von Marktsozialismus so offiziell gesprochen. Der Begriff wurde scharf abgelehnt, weil man eben den Markt dann doch nicht irgendwie so in den Vordergrund stellen wollte. Das hieß ja dann das neue ökonomische System der Planung und Leitung. Und man hat dann davon gesprochen, man möchte neue ökonomische Hebel einführen, wie zum Beispiel Profit, ein richtiges Kreditsystem und das Wertgesetz. Ja, man hat das zu dem Zeitpunkt natürlich noch sehr marxistisch auch umschrieben, aber es ging im Prinzip darum, Marktmechanismen auf das System der Planwirtschaft einzuführen. Und ein sehr wichtiger Ökonom in der ganzen Debatte ist der tschechoslowakische Ökonom Otto Schick. Und seine Bücher aus den 60er Jahren sind damals zum Beispiel dann auch auf Deutsch in der DDR erschienen. Und der hat also, ein seiner Hauptwerke heißt auch Plan und Markt im Sozialismus, also es gab durchaus einige, die das auch offener thematisiert haben. Ja, weil die ursprüngliche Idee war ja, mit dem Fortschreiten des Sozialismus wird die Planung immer umfassender und die Warenproduktion wird Schritt für Schritt abgeschafft, bis man dann in doch relativ kurzer Zeit zu einem umfassenden System von staatlichem Eigentum und Planung hinkommt. Während ja dann diese Reformkräfte sagen, nee, so läuft das nicht, sondern es wird erstmal eine sehr lange Phase geben, wo man erstmal die Warenproduktion entwickeln muss, wo das Wertgesetz noch gilt. Und die haben ja dann auch argumentiert, dass es zum Beispiel in China erst die frühe Phase des Sozialismus ist. Das war auch so ein Modus, dann diesen Weg zu rechtfertigen. Du hast vorhin ja schon gesagt, dass die ersten Reformversuche eben auch eine Reaktion auf eine Krise des sowjetischen Modells der Planung waren. Was waren denn Symptome dieser Krise? Also woran genau hat sich gezeigt, dass das System der Planung so nicht funktioniert? Ja, es waren ja sogar schwere Legitimationskrisen in allen Ländern. Also das sowjetische Modell wurde dann auf Osteuropa ausgedehnt. China hat eine eigenständige Revolution gemacht und ist praktisch freiwillig übernommen. Und es gab ja dann 1953 den Aufstand in der DDR, 1956 in Ungarn, Arbeiterunruhen in Polen. Und auch in China gab es 1956, dann 57 die 100-Blumen-Bewegung unter Mao, wo es dann auch zu einer Streikwelle kam. Und ein Problem des sowjetischen Modells war es, dass es sehr auf die Schwerindustrie ausgerichtet war und den Konsumsektor und auch die Landwirtschaft vernachlässigt hat und dann vor allem die Konsumentin dagegen dann rebelliert haben, gerade also in Europa, wo die Leute auch höhere Konsumstandards gewohnt waren. Und ja, die Reformkräfte haben relativ früh im Prinzip schon nach Stalins Tod auch thematisiert, dass das System eigentlich zu einer Überzentralisierung führt, sehr unflexibel ist, und es war ja zeitweise ganz erfolgreich, wenn euch unter sehr großen Opfern als Kriegswirtschaft kurzzeitig große Ressourcen zu mobilisieren, auch im Zweiten Weltkrieg gegen Deutschland, aber dann in der Nachkriegszeit gab es ja dann auch ab Mitte der 50er Jahre im Westen einen Wirtschaftsboom, und dann kam in den 60er Jahren die sogenannte mikroelektronische Revolution, was wir heute dann IT und Computer nennen. Und da haben auch viele gedacht, dass dieses zentralistische System dann doch eine Stahlfabrik irgendwie auf die grüne Wiese setzen kann, aber dann auch zu unflexibel ist, um auf die ja jetzt größeren Herausforderungen zu reagieren, was einmal die Konsumbedürfnisse der Bevölkerung angeht, aber auch die Frage, wie man technische Innovationen hervorbringen kann. Vorhin hattest du ja Ottar Schick schon angesprochen, und ich habe mich so gefragt, von wem die Reform und auch eben die Debatten darum, in welche Richtung das ökonomische System eben verändert werden sollte, von dem die ausgingen. Also es gab ja offenbar diese massenhaften Proteste, aber waren die Arbeitenden selbst in irgendeiner Form auch daran beteiligt oder zumindest die Ebene der Betriebe, oder ging das eher von so einer zentralen Ebene aus? Ja, also in meinem Rieder Marktsozialismus eine kontroverse Debatte, da gucke ich mir also hauptsächlich an, wie innerhalb der Parteien und intellektuellen Eliten diskutiert wird, also dann reformorientierte Kader und Planer, Ökonomen, also damals natürlich meist Männer. Das sind auf jeden Fall Akteure, und zum Beispiel, was so Ökonomen und Ökonominnen vielleicht mal denken, ist manchmal auch nicht so relevant für die Politik, aber zum Beispiel in China Anfang der 80er Jahre war die Führung sehr verunsichert, wie sie jetzt eigentlich diese Reform durchführen wollten, und da haben also Beratende eine große Rolle gespielt, also die offizielle oder inoffizielle Parole hieß ja den Fluss überqueren, indem man sich auf den Stein vortastet. Das heißt, da war sehr viel Raum auch für Experimente da. Ja, wie kommt ja jetzt die einfache Bevölkerung ins Bild rein? Also, dass dieses zentralistische System nicht gut funktioniert hat, hat man ja daran gesehen, dass es eigentlich in allen Ländern die sogenannte zweite Wirtschaft gab, also Schwarzmärkte, ja. Und zum Beispiel in Ungarn oder in Jugoslawien waren die besonders ausgeprägt, aber auch selbst in der Sowjetunion zum Beispiel für Ersatzteile für Autos. Und da war natürlich die einfache Bevölkerung sehr involviert. Und in dem klassischen Modell Stalins hatte man ja versucht, auch die Landwirtschaft komplett zu kollektivieren. Da gab es ja in vielen Ländern, auch in China, dann Widerstand der Landbevölkerung dagegen, die zwar dann nicht die Kollektivierung verhindern konnten, aber dann zum Beispiel innerhalb der Kollektive kollektiv unterschlagen haben oder es abgezweigt, gestohlen, abgewandert sind, also was der James Scott als die Waffen der Schwachen und alltägliche Widerstandsform bezeichnet hat. Und also in China gab es bei der Dekollektivierung der Landwirtschaft durchaus auch einige Regionen, wo die Bevölkerung dort schon die Volkskommunen aufgelöst hatte, bevor das dann von der Regierung von oben kam. Und was ja auch ganz interessant ist mit der sowjetischen neuen ökonomischen Politik der 20er Jahre, da gibt es ja dieses Buch von dem Linkskommunisten Leo Kritzmann, der dann sagt, also eigentlich ist diese neue ökonomische Politik eigentlich nichts weiter gewesen als diese schon vorhandenen riesigen Schwarzmärkte, die es auch schon vorher im Kriegskommunismus gab, dann zu legalisieren. Also die einfache Bevölkerung spielt da sicherlich auch eine Rolle, aber diese natürlich die Debatte, wie man jetzt das Wertgesetz im Sozialismus einsetzen soll, das ist natürlich was bei sozusagen bei den politischen und den akademischen Eliten diskutiert wurde. Wie wirkten sich denn die Reformen dann aus? Also gerade jetzt im Hinblick auf das Konsumniveau, was ja vorher auch ein Auslöser für Protest und Unmut war. Also hat sich dadurch was verbessert oder welche Auswirkungen gab es da insgesamt? Also eine große Herausforderung dieser Reform ist also die Preisreform, weil im klassischen sowjetischen Modell war es ja so, dass die Preise für alltägliche Konsumgüter, wie zum Beispiel Brot oder in anderen Ländern war es Reis, sehr niedrig festgesetzt worden waren. Das hatte einmal das Problem, dass es also wenig Produktionsanreize für die Landbevölkerung gab. Andererseits natürlich die Stadtbevölkerung dadurch ja zu den lebenswichtigen Gütern sie sehr kostengünstig bekommen hat. Wenn man jetzt sagt, okay, diese Preise sollen nicht mehr politisch festgelegt werden, sondern sich am Arbeitsaufwand oder am Wertgesetz orientieren, dann hat das eigentlich erstmal in allen Ländern dazu geführt, dass Preise steigen. Also die zwei Länder in Osteuropa, die am weitesten mit den Preisreformen gegangen sind, sind einmal Ungarn nach 1966 und dann Jugoslawien unter Tito ab den 60er Jahren. Und diese Länder hatten dann mit einer sehr starken Inflation zu kämpfen. Also es waren ja generell Länder, wo der Lebensstandard als höher galt. Also die ungarische Partei hat sich auch versucht, nach dem Aufstand durch so einen sogenannten Gulasch-Kommunismus zu legitimieren, aber Inflation war also die ganze Zeit ein massives Problem, ja. Und eine andere interessante Frage war natürlich jetzt, wenn man sagt, okay, Fabriken sollen sich auch sozusagen am Wertgesetz orientieren, was auch heißen sollte, dürfen die eigentlich auch jetzt geschlossen werden, wenn die eigentlich nur unproduktiv sind? Das war dann auch eine sehr umstrittene Frage. Und dazu konnte man sich in den meisten Ländern dann doch nicht durchringen und hat dann also, um den Gesellschaftsvertrag aufrechtzuerhalten, dass im Sozialismus keine Arbeitslosigkeit geben soll, dann in der Regel dann eben Fabriken dann doch nicht geschlossen. Die andere Frage ist natürlich auch, wie diese Wirtschaftsreformen im Zusammenhang standen mit politischen Reformen, und das war sehr unterschiedlich. Also die Tschechoslowakei ist also ein Beispiel, wo man beides sehr eng verbunden hat. Also der erwähnte Otto Schick war ja der Vize-Premier, und der hat also parallel zum politischen Programm der Liberalisierung des Prager Frühlings dann eine ökonomische Reform ausgearbeitet. In Ungarn war es wiederum anders, also weil nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in der Tschechoslowakei waren da die Reformen vorbei. Ungarn wollte gerne die Wirtschaftsreform fortsetzen, musste dann aber der Sowjetunion garantieren, dass es keine politische Reform gibt. Da war also diese Verbindung dann nicht da. Und China ist auch ein interessanter Fall. Anfang der 80er Jahre, das ist heute auch in China fast vergessen, da gab es nicht nur Wirtschaftsreform, sondern da gab es auch eine politische Öffnung erstmal. Man hat experimentiert mit Wahlen auf der lokalen Ebene. Man hat angefangen, die Opfer der Kulturrevolution zu rehabilitieren. Es war mal eine Gewerkschaftsreform im Gespräch, dass Gewerkschaften unabhängig gegenüber dem Staat werden sollen und so weiter. Also das war ein Beispiel, wo zumindest moderate politische Reformen mit den Wirtschaftsreformen verbunden wurden. Im Kontrast dazu steht ja vielleicht das sogenannte Kahlschlagplenum in der DDR, wo eben die Differenzen innerhalb der Führung jetzt rund um die ökonomischen Reformen 1965 dazu geführt haben, dass es zu einem repressiven Vorgehen auf dem Feld der Kulturpolitik kam. Wenn ich das richtig verstehe, gab es bei der Kulturrevolution in China eine ähnliche Dynamik. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen? Ich finde, die DDR ist ein interessanter Fall. Man sollte sich auch die Spur der Steine nochmal angucken, weil als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, ist mir aufgefallen, wie eng der also mit den Wirtschaftsreformen verbunden war, weil da geht es ja auch darum, dass das Abrechnungs- und Anreizsystem auf der Baustelle nicht funktioniert, ja, und zu Misswirtschaft und zu Missplanung führt. Und dann gibt es ja diese Brigade Baller von dem Manfred Krug, wo der Manfred Krug dann auf eine Konferenz geschickt wird, um da diese Missstände anzusprechen, und es wird diskutiert, wie man neue Anreizsysteme schafft. Also die Filme sind unter diesem Aspekt nochmal ganz interessant, und es war ja praktisch so, dass auf dem Kahlschlagplenum 1965 sich also Erich Honecker mit den Kulturkonservativen praktisch verbündet hat, um gegen die Ulbrichtsche Linie loszuschlagen. Aber als er dann selber nach dem Sturz von Ulbricht an die Macht gekommen ist, gab es ja zeitweise Anfang der 70er Jahre wieder eher auch eine kulturelle Öffnung mit mehr Freiräumen als vorher. Also das schien vielleicht, war auch sehr, sehr taktisch motiviert, dass es zu dieser Koalition gegen die kulturelle Öffnung auf dem Kahlschlag-Plenum gekommen war. Ja, in China ist es so, die sind ja sehr eng mit der Sowjetunion verbündet gewesen bis 1961 und fangen ja dann an, sich von diesem sowjetischen Modell zu lösen. Und da war ganz entscheidend, dass es ja diese Hungersnot gab während des großen Sprungs nach vorne. Und dann gibt es ab 62 sehr weitreichende Reformen. Die Volkskommunen werden verkleinert. Es werden sogar 27 Millionen städtische Arbeiter und Arbeiterinnen aufs Dorf geschickt, weil man sagt, da ist die Belastung für das staatliche Versorgungssystem zu hoch. Man führt zusätzlich zu den sicheren Jobs der Kernbelegschaften ein Kontraktsystem ein, wo dann nur Arbeiterinnen noch prekär angestellt worden sind. Eigentlich sehr weitreichende Reformen, man hat es nicht Reform genannt, sondern Neuausrichtung der Volkswirtschaft. Aber das kommt in China alles zu einem Ende mit der Kulturrevolution, wo sich ja dann die Linke durchsetzt und die alle diese Reformansätze stoppt. Und viele Ökonomen und Politikerinnen, die dann für diese Reform standen, die werden verfolgt, landen im Gefängnis. Aber im Unterschied zu Stalin hat ja Mao in der Regel zumindest die Mitglieder der Parteielite nicht umbringen lassen. Und also nach Maos Tod 1976 kommen also sehr viele von diesen Reformkräften wieder zurück aus den Gefängnissen oder aus der Verbannung, kommen in ihre alten Posten und das sind dann die, die dann also nach 1978 dann die Reform und Öffnung einleiten. Ich würde jetzt zum Abschluss noch fragen, weil es ja in der Veranstaltungsreihe, zu der du jetzt den Auftakt machen wirst, so insgesamt um Planwirtschaft und Rätedemokratie auch als Modelle für eine mögliche zukünftige kommunistische Gesellschaft gehen soll. Was du vor diesem Hintergrund dazu sagen würdest, was man aus der Auseinandersetzung mit den marktsozialistischen Reformen lernen kann über das Funktionieren oder auch nicht Funktionieren von Planwirtschaft? Ja, also ich finde, in diesen Debatten gibt es vor allen Dingen sehr interessante und fundierte Kritik an diesem klassischen zentralistischen sowjetischen Modell. Und das sind ja alles Leute, die oft am Anfang Anhänger dieses Modells waren, die in den Planungskommissionen sitzen, an den Wirtschaftsfakultäten sind und die dann aufgrund ihrer konkreten Erfahrungen mit diesem Modell dann diese Kritik entwickeln. Und die ist natürlich dann viel, finde ich, tiefschürfender als sozusagen das, was dann die antikommunistische Ökonomie an den westlichen Fakultäten bezüglich dieser Frage hervorgebracht hat. Und ich finde das generell sehr interessant, dass jetzt wieder Planung neu diskutiert wird. Ich höre auch immer den Podcast Future Histories von dem Jan Groß, wo ja sehr viele Leute interviewt werden, die sich zu der Frage Gedanken machen, wie könnte denn jetzt im 21. Jahrhundert irgendwie ein Sozialismus oder eine Planwirtschaft aussehen, dann fallen ja so auch Begriffe wie freie Planwirtschaft oder demokratische Planwirtschaft. Also ich finde, ein Manko an dieser Debatte ist, dass doch die Erfahrung des sogenannten Realsozialismus oft immer nur so als Pappkamerad herhalten, wo man sagt, ja, das war irgendwie damals falsch und ganz anders und wir machen das jetzt alles ganz demokratisch und so weiter. Aber ich glaube, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie dann Planung funktioniert, wie Anreizsysteme funktionieren sollen, wie Beteiligung funktionieren soll, da liegt doch dann immer der Teufel im Detail. Und da wird man auch, glaube ich, bei künftigen Versuchen zum Teil auf ähnliche Probleme stoßen. Und deswegen sollte man, ich denke, diese Erfahrung irgendwie nicht so abkanzeln, die da gemacht worden ist. Und da gibt es natürlich auch vieles irgendwie wieder zu entdecken, was jetzt nicht unbedingt in den Reden von Erich Honecker war, aber auf der unteren Ebene zum Beispiel von Ökonomen und Ökonominnen diskutiert worden ist. Und ich meine, eine große Herausforderung ist ja, wie schafft man vielleicht ein Anreizsystem, um diese Misswirtschaft, die es zum Teil gab, und Mangelökonomie zu verhindern. Gleichzeitig sollten wir auch nicht aber so ein neues Hamsterrad schaffen, was dann also dem Kapitalismus relativ ähnlich ist. Eine interessante Frage, die auch immer in diesen Debatten vorkam, ist also, wie viel Zentralisierung soll es geben und wie viel Dezentralisierung ist sinnvoll. Und da kam ja auch immer wieder das Problem auf, dass bei einer sehr starken Dezentralisierung dann oft Partikularinteressen sich durchsetzen, zum Beispiel in Jugoslawien, dann Kroatien, was eine Küste hat und Tourismuseinnahmen, dann sagt, nee, wir wollen diese Einnahmen nicht mit den anderen teilen. Das waren ja immer wieder auch Konflikte und die Frage ist, wie kann man eigentlich irgendwie sowas wie eine demokratische Beteiligung organisieren, ohne dass es sozusagen ein endloses Plenum wird, wo die Leute dann zu gar nichts mehr anderen in ihrem Leben kommen, weil so soll eine befreite Gesellschaft ja auch nicht aussehen. Was natürlich jetzt diese historischen Erfahrungen von heute unterscheidet, ist, dass wir jetzt nicht mehr an dieser Wachstumsideologie festhalten können. Also in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, baute zum Beispiel die DDR-Planung noch auf der Annahme auf, dass man 10% Wirtschaftswachstum haben kann. Das chinesische Modell war ja sehr erfolgreich über 3 Jahrzehnte, was die Generierung von Wirtschaftswachstum betrifft. Und heute müssten wir natürlich viel stärker überlegen, wie man den Kollaps des Planeten verhindern kann. Und da sind dann so Stichpunkte dann sozusagen Degrowth oder Entschleunigung. Und das waren natürlich alles Sachen, die es durchaus in den 70er Jahren auch schon andiskutiert worden sind, wie zum Beispiel von Leuten von Barrow oder von Harnisch. Aber sagen in den Mainstream-Debatten um die Reform der Planwirtschaft spielte das natürlich keine große Rolle und das müsste natürlich heute ganz anders sein, dass auch sozusagen der ökologische Faktor da stärker mit reinkommt.